Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich begrüße unsere erste Anruferin. Guten Abend. Ja, bin ich jetzt dran? Genau. Ja, genau. Frau Lemmle, ich bin die Omi, die da mal bei einem Besuch hinausgesperrt wurde von zwei Enkelinnen. Wir haben damals viel gelacht. Ja. Mhm. Ich habe auch noch eine Tochter, die ist das Gegenstück von dieser. Sehr überkorrekt, ehrgeizig, hat einen Jungen, alleinerziehend und einen Lebenspartner. Also, wir geraten immer wieder ganz heftig aneinander. Sie wohnt auch im gleichen Ort, also ein bisschen weiter weg, aber fast im gleichen Ort. Wir geraten aneinander, wenn ich fühle, dass dieses Kind wirklich überfordert wird, ungerecht behandelt wird, angestachelt wird und zu noch besseren Leistungen zu kommen, kritisiert wird. So, und ich kann meinen Mund nicht halten und dann frage ich mich, ist das ein ungeschriebenes Gesetz, dass nicht jemand auch Partei fürs Kind ergreifen darf, vorsichtig weiß. Ich schreie dann, ich habe meine Alice Miller gelesen. Kinder haben keinen Anwalt. Also was ich zumindest höre, ist, dass Sie zwei Seelen in Ihrer Brust haben. Die eine Seele, die sagt, ich muss was tun. Ja. Und die andere Seele, die sagt, Herrgott, lass die Finger davon, es geht dich nichts an. Ja, es geht mir aber schon was. Ja, es tut mir so weh. Und das war auch kürzlich die Situation auch mit dem Lebenspartner. Wir saßen im Auto eben und es vibrierte und sie hat dann fernmündlich mit ihm telefoniert und es war das Gleiche. Und sie wollte immer wieder, hat sie gesagt, ja, du hast gesagt, ich muss die Reifen nicht auswuchten. Es ging ganz lange. Wir fuhren zu einem schönen Konzert und ich sage nur, mach ein Ende. Und darauf schrie sie mich an, beschimpfte mich, dass ich nahe daran war, diese Eintrittskarten in den Wind zu werfen. Sie geraten immer wieder aneinander? Ja. Sie haben verschiedene Krisenpunkte? Nein, nur diesen, dass ich mich einmische, dass sie eigentlich sehr gut zurechtkommt in ihrer Dreierbeziehung, wenn ich da nicht immer wieder das Wort ergreife. Oder nur, wenn du nur die Augenbrauen hebst, sagt sie. Einmischung. Ja. Einmischung ist sozusagen das Thema. Das Thema. Ja. Ja, da, aber ich denke, ich sitze da nicht rum, wissen Sie, ich bin in der Wohnung nur kurz oder ganz kurz lasse ich mich nieder, nur wenn ich gerufen werde. Und die Enkelinnen von der anderen Tochter haben Sie schon mal ausgesperrt? Ja, ja, die haben mich mal ausgesperrt, ja. Auch wegen Einmischung? Nein, das war so, ich dachte, du magst das so gerne, dass du liest und dass du... Ich verstehe, jetzt erinnere ich mich. Ja, erinnern Sie sich. Und Sie haben gesagt, ich soll ein Herzchen reinschieben. Genau. Ich erlebe Sie voller Power, ich erlebe Sie voller Dynamik. Ja. Das Alter ist ja irgendwie so knapp an die, also wo eine 7 irgendwie vorkommt. Genau. Das heißt, Sie sind voller Kraft. Was machen Sie denn sonst noch mit Ihrer ganzen Kraft? Sie haben auch so ein Kichern in der Stimme, so ein Überblick, so ein Engagement. Sie sind ja viel. Was machen Sie mit dieser vielen Kraft? Ich mache viel Sport, ich lebe alleine, ich habe viele Katzen und habe einen Garten. Das erinnere ich. Wie viele Katzen? Ja, leider einen einzigen eigenen und die anderen laufen mir zu. So viel im Garten, viel Sport. Was machen Sie hinsichtlich sozialen Kontakten mit Ihrer Power? Ja, ich ich habe einen Lyrikkreis, ich habe einen Filmkreis zur Diskussion in der Nähe, in der näheren Stadt. Ich habe Freunde. Mit wem schimpfen Sie denn? Ja, schimpfen kann ich jetzt mit gar niemandem. Das ist saublöd, gell? Ja, mit meinem Mann, denn wir sind getrennt und haben ein gutes Einvernehmen. Kann gar nicht schimpfen, wenn ich mich ärgere, gehe ich weg, gehe nach Hause. Ja, also ich habe, Sie erinnern sich, dass wir bei dem letzten Gespräch viel gelacht haben. Bei Ihnen liegt aber auch wirklich nahe mit Humor, sich irgendwo wieder anzunähern. Ich glaube, Sie bräuchten noch einen neuen Mitbewohner in Ihrem Häuslein. Nein. Sie wissen ja noch nicht welchen. Ist ganz egal. Sie haben ja noch gar keine Ahnung, welchen. Ich lebe sehr gerne allein. Naja, das habe ich schon rausgehört. Ja. Aber es geht ja immer noch darum, dass Sie dieses Einmischen, Sie haben ja so ein ganz leichtes Gefühl in Ihrem Bauch drin, dass Sie sagen, dieses Einmischen kommt nicht so gut. Und wenn ich mich einmische, wie kann ich mich dann so einmischen, dass es uns allen taugt? Und jetzt würde ich so gerne in Ihr Häuslein einen, doch, Sie kriegen neuen Wohnungs-, also Sie kriegen Untermieter. Und in diesen Untermieter setzen wir in einen Sessel. Und dieser Untermieter kann sein entweder ein Pappkamerad oder er kann sein ein gemaltes Bild oder er kann sein ein Tier. Sie sind sehr tierlieb. Können Sie mit dem Tier schimpfen? Nein. Das dachte ich mir. Brauche ich auch nicht. Nee, aber wir brauchen jemanden in Ihrer Wohnung, mit dem Sie sich mal so über den Alltag mal richtig auskuttern können. Wo Sie wirklich mal so Ihre ganzen angestauten, weil das Leben ist nicht auch nur heiter, auch nicht für uns, die wir so zwischen 60 und 70 vor uns hinpütschern, sondern manchmal holt uns so ein Frust ein, manchmal holt uns Angst ein. Angst, wie wird es sein? Angst, wie lange kann ich meine Kraft aufrechterhalten? Angst vorm großen Finale? Keine Ahnung. Nee, ich habe auch Angst um das Kind. Das habe ich verstanden. Das schmeißt du mal alles hin. Ich habe das ist ein starkes Kind, aber... Das habe ich verstanden. Angst, ja. Aber ich möchte, dass die Angst zu Ihnen zurückkehrt und nicht zu dem Kind gehört. Weil es ist Ihre Angst. Das Kind ist stark. Es ist das Leben des Kindes, was es mit der Mutter lebt, das wissen Sie. Aber das, was ich mit Ihnen erarbeiten möchte, ist, dass sich alles, was an Angst da ist oder an Frust oder was auch immer da ist, sich auf diese Familie konzentriert. Und ich fände es mal ganz spannend, Sie würden sich mit einem Pappkameraden unterhalten, der in Ihrer Wohnung ist. Dass Sie ein Gefühl dafür entwickeln, ich muss jetzt schimpfen. Oder ich muss von meiner Angst reden. Oder ich muss, Herrgott, Sakrafix, das wird sozusagen auch noch der Stuhl, auf den ich so ein Schimpfwort loslassen kann. Weil die Angst gehört zu Ihnen und nicht übertragen auf das Kind oder übertragen auf Ihre Tochter. Was immer das für Ängste sind. Was immer uns quält, da müssen wir uns nicht näher Gedanken drüber machen. Manchmal wachen wir morgens auf und sind froh, dass nichts weh tut. Manchmal tut was weh. Ist so. Aber wir wachen nicht immer gleichermaßen heiter auf. Nee, wir wachen auch nachts manchmal auf. Und dann fügt sich dieses unangenehme Gefühl leichter, wenn wir das um etwas drumherum weben. Und da bietet sich häufig das Kind oder die Situation unserer Kinder an. Aber wir weben diesen Teppich um die Kinder. Und statt dass wir da anfangen zu weben, sagen wir, Herrgott, Sakrafix, es ist schon wieder Meckerzeit. Wo ist der Pappkamerad? Und den würde ich gerne in Ihr Häuschen einladen. Dass Sie sagen, Herrgott, es kommen schon wieder diese Geister. Wo ist der Pappkamerad? Und was könnten Sie dann sagen über Ihre Stimmung? Ohne dass wir den Teppich um unsere Kinder weben. Es ist tatsächlich so, dass sie ihr Leben leben dürfen. Was sagen wir unserem Pappkameraden? Erstmal müssen wir rausarbeiten, wie er ausschaut. Malen Sie sich ihn? Nehmen Sie sich eine Stoffpuppe dafür? Nehmen Sie sich... Oh, sind Sie handwerklich geschickt? Nein. Sonst hätte ich gesagt, wir machen eine Vogelscheuche. Nein. Och. Hab's nicht mitten. Was könnten wir auf diesen Stuhl, das wird sozusagen Ihre Meckerecke. Aber in dieser Meckerecke sollte jemand sitzen. Wer dürfte das sein? Was könnte das für eine Figur sein? Ist das ein Kasperl, der Sie nachher auslacht, weil die Meckerecke nicht genügend genutzt wird? Kann das eine Vogelscheuche sein? Kann das ein Tier sein? Kann das ein Kissen sein? Kann das ein gemaltes Bild sein? Schwierig. Wie könnten wir diese... Schwer. Ich bin eigentlich so mit allen... kann gar niemand sein. Also Nee, ich habe keine Wut auf irgendwas. Es wird ja auch nur so ein Symbol dafür sein. Wie könnten wir diese Meckerecke gestalten? Käme da eine rote Karte drauf? Nochmal, die unguten Gefühle gehören zu uns. Ja, ja. Wir weben sie nur über etwas drüber. Und ich glaube, diese Meckerecke zu sagen, Herrgott, Sakrafiz, jetzt tut mir wieder das linke Knie weh. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr so viel Sport machen kann. Verdammt nochmal. Und wieso bin ich so? Das meine ich damit. All das Alltägliche, was uns nachts oder morgens oder immer wieder einholt. Ja. Wer darf die Figur in der Meckerecke sein? Ja, das könnte eigentlich noch mein gewesener Mann sein. Der hält das ja aus. Nehmen wir ein Foto von ihm? Ich habe ihn so vor dem Bild. So, ich habe ihn so gut im Bild. Aber ich kann auch ein Foto herbeibringen, ja. Auf den Stuhl setzen? Ja, ja, ja. Aber dass der nicht nur, dass da jetzt nicht die Gefahr passiert und sie nachher sagen, du bist an allem schuld, legen sie immerhin noch unter den Stuhl eine rote Rose für ihn hin. Oder was verbindet sie mit ihm? Ja, eigentlich nur die Kinder. Haben Sie da ein Symbol für, was Sie positiv nutzen können? Ja, ein bisschen Familienzusammenhalt eigentlich so. Das heißt, bindet uns. Das finde ich sehr schön. Wir haben jetzt eine Meckerecke. Als Foto dient oder als Figur dient das Foto ihres Ex-Mannes. Und wenn diese Meckerzeit beendet ist, dann bedanken sie sich für die gemeinsame Familienzeit. Ist schwierig. Ich habe ihnen das leichtere Angebot gemacht mit der Vogelscheuche. Aber sie wollen ja gleich das Schwierige. Ja. Ja. Sie bleiben bei dem Schwierigen. Ja. Gut. Ja. Und damit ich ganz sicher bin, dass sie es tun, auf welchen Stuhl werden Sie das Foto stellen? Auf welchen Stuhl? Der links von mir an meinem Tisch. Um die Ecke rum. Und was wird das Symbol für die Familienzusammengehörigkeit sein? Der ehemalige Ehering? Oder was ist das Symbol, was unter den Stuhl kommt? Da habe ich hier ein großes Herz von einer Enkelin. Papierherz. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und dann sind Sie plötzlich die Meisterin Ihrer eigenen Grundgefühle. Das Meckern, die Angst, der Frust, was immer zu uns dazu gehört, gehört Ihnen. Und die Liebe gehört zu Ihnen. Und in dem Augenblick, wo Sie die Meisterin Ihrer Grundgefühle sind, wird Ihre Tochter auf Sie zugehen und sagen, meine Mama. Meine Mama, weil ihre Mama die Meisterin ist für die eigenen Grundgefühle. Wollen Sie es probieren? Ja, also man darf wirklich nicht Partei ergreifen. Sie tun es ja trotzdem. Also da bin ich mir ganz sicher, dass Sie Ihre Klappe nicht halten können mit Ihrem überbordenden Temperament. Ja, insofern bin ich da ganz klar, dass Sie es tun werden. Beides ist mir wichtig, die Meisterin der eigenen Gefühle zu werden. Und Ihre Tochter wird auch schon wissen, wie sie mit ihrer Mutter umgeht. Wird sagen, mein Gott, jetzt hat sie sich 2 Wochen zurückgehalten. Ist zu schön, um wahr zu sein. Pass auf, beim nächsten Besuch wird sie wieder was sagen. Da wird auch Ihre Tochter schon mit umgehen können. Ja. Hilfreich ist für mich, dass Sie das Neue dazu einladen. Das andere machen Sie sowieso. Okay. Und Ihre Tochter weiß, dass Sie das andere auch sowieso machen. Ja, die weiß auch, was ich fühle und was ich dann dabei. Na klar. Das andere, der Stuhl, kommt nur dazu. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke, ja. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Und ich soll, glaube ich, nochmal, ich versuche gerade Zeichen zu lesen, nochmal die Nummer sagen. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Weil ein Anrufer versucht, glaube ich, keine Ahnung, ich sage sie vorsichtshalber nochmal. 089 51 8 51. Und jetzt sind wir zwei beiden dran. Ich begrüße Sie. Guten Abend, Frau Lemle. Sie erzählen mir ein bisschen, bitte. Also ich bin 29 Jahre alt. Ich sitze von Geburt an im Rollstuhl. Und ich bin vor circa 6 Wochen aus meinem Elternhaus in meine ersten eigenen 4 Wände gezogen. Und wie Sie sich denken können, 29 ist ja relativ spät, um auszuziehen. Bei mir hat das aber alles durch mein Handicap. Ich war lange arbeitslos, hat sich das so ergeben. Und ich habe mich jetzt jahrelang auf die Wohnung gefreut, weil Sie müssen wissen, mein Elternhaus war alles andere als rollstuhlgerecht. Ich habe sozusagen, wie ich das bildlich bezeichnet habe, in einem goldenen Käfig gewohnt. Ich konnte das nicht ohne fremde Hilfe verlassen. Ich habe direkt am Hang gewohnt, auf dem Weinberg. Selbst wenn ich aus dem Haus draußen war, war es schwierig, mit dem Rollstuhl sich fortzubewegen. Und die neue Wohnung, in der ich jetzt wohne, ist in einer perfekt rollstuhlgerechten Umgebung. Und ich komme auch, was die sanitären Anlagen und die ganze Wohnung betrifft, die Küche, in allem komme ich besser zurecht. Und auch ich bin in eine Hausgemeinschaft eingebunden mit überwiegend Gleichaltrigen, die mich sehr gut und vorurteilsfrei aufnehmen. Und ich habe mich dermaßen auf die Wohnung gefreut und mir immer vorgestellt, dass jetzt alles besser wird, dass ich mehr Kontakte finde, meine Freizeit besser gestalten kann. Und seitdem ich hier wohne, entwickelt sich aber alles mehr zum Negativen als zum Positiven. Und meine Frage an Sie wäre jetzt, wie es kommt, dass ich, obwohl sich meine äußeren Lebensumstände gebessert haben und eigentlich alles so geworden ist, wie ich mir immer gewünscht habe, warum sich dann mein Seelenleben und das Ganze außenrum eher negativ als positiv entwickelt. Also ich lege jetzt Verhaltensweisen an den Tag, die ich an mir selber überhaupt nicht kenne. Und zum Beispiel? Zum Beispiel, ich leide seitdem ich hier wohne an ganz intensiven Schlafstörungen. Es ist so, ich bin dadurch, dass ich nicht zur Ruhe komme, zwinge ich mich jetzt immer länger bei der Arbeit zu bleiben zum Beispiel. Und eigentlich sollte man dann ja annehmen, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, freut man sich. Ja, man ist müde, man freut sich auf das Sofa oder aufs Bett, freut sich aufs Abschalten. Und jetzt ist da so eine arme, kleine, traurige Maus in der Wohnung und beschimpft sich auch noch selbst dafür. Mein Gott, jetzt hast du alles, was du haben wolltest. Und jetzt bist du so traurig. Ja, oder immer noch unzufrieden. Und das Schlimme ist auch bei diesen in dieser Schlaflosigkeit, da gehe ich nachts an den Kühlschrank in die Küche und stopfe wahllos alles in mich rein, was ich nur finden kann. Und ich komme mir dabei vor wie fremdgesteuert, wie bulimiekrank sozusagen. Nur ich mit darf Sie noch eine, ich bin noch so am Sammeln. Ich hab schon so eine Grundidee, weil mich das unglaublich anrührt. 29 Jahre, selbst wenn man sagt, es war ein Käfig, 29 Jahre, selbst wenn man sagt, es war Abhängigkeit. Es ist ja auch eine tiefe Verbindung entstanden. Ich habe so im Hinterkopf habe ich eine Idee, aber bevor ich diese Idee mit Ihnen weiterentwickeln möchte, habe ich noch eine Frage. Ist, glaube ich, bei Ihnen ist noch was Zusätzliches dazu gekommen. Ich lese hier, Sie haben machen noch eine Gesprächstherapie und es liegt irgendwie auch noch ein Wort mit Trennung. Ist das damit die Trennung vom Elternhaus gemeint oder auch von einer Liebesbeziehung? Nein, also der Anlass für die Gesprächstherapie war damals meine Trennung. Die war aber vor 3 Jahren schon. Und über die Trennung bin ich jetzt ganz innerhalb der 3 Jahre ganz gut hinweggekommen. Und das ganze andere, was sich jetzt so entwickelt hat, hat sich während der Gesprächstherapie entwickelt. Also das hat jetzt, ich gehe jetzt da nicht nur wegen der Trennung hin, sondern allgemein während der Gesprächstherapie sind noch andere Themen aufgekommen, über die ich sprechen. Und diese Selbstständigkeit ist sozusagen innerhalb des Prozesses als Wunsch entstanden. Ja, genau, weil die Beziehung war damals zu einem nicht behinderten Mann Und ich hatte mit ihm die Möglichkeit, viele Dinge zu erleben, die ich alleine nicht erleben konnte. Mhm. Und dann hat er sich getrennt und ich habe dann gemerkt, seine Zuneigung kann ich nicht wieder haben, aber ich kann gucken, dass ich das, was ich mit ihm erlebt habe, auch alleine erleben kann, indem ich hier ausziehe und mir eine Wohnung schaffe, aus der ich alleine rein und rauskomme. Wer von Ihrer Ursprungsfamilie, mit der Sie ja bis vor 6 Wochen zusammengelebt haben, wer würde Ihnen spontan einfallen, dass Sie sagen, da habe ich jetzt im Moment den nahesten Draht hin? Meine Mutter. Ist die Mama relativ zeitlich unabhängig? Ja. Muss Mann oder muss Frau mit 29 so einen harten Schnitt machen und sagen, endlich selbstständig? Oder kann Frau mit 29 nicht auch sagen, Mama, lass uns das doch irgendwie so lösen, dass der Übergang ein fließender ist? Und das Bild, was ich habe, ist, ob die Mama, und gerade bei Schlafstörungen bin ich hellwach geworden, ob die Mama nicht 2 oder 3 Nächte in der Woche bei Ihnen in Ihrer Wohnung schläft. Ich hatte den Gedanken nicht schon mit meiner Mama, ich hatte das auch mit Freunden. Es war schon so, dass ich Freunde gebeten habe, zu mir zu kommen und so lange zu bleiben, bis ich eingeschlafen bin. Aber sobald die hier, ich bin dann auch eingeschlafen, aber sobald die dann die Wohnung verlassen haben, war ich wieder hellwach. Nein, ich meine das wirklich, die Mama mit 3 Nächten, also wirklich nochmal Mama, wirklich nochmal Mama-Funktion, zusammen Fernsehen, Bettdecke zulegen, dass sie im Hintergrund das Küchengeschirr klappern hören, dass sie morgens das Frühstücksgeschirr und dass die Mama dann ihrer Wege geht und dass das an 3 Abenden und Nächten nochmal das Zuhause ist. Wenn sie die Idee eh schon hatten und für mich das im Hinterkopf sich als, das ist sowas wie, das ist ein total knallharter Schritt, zu sagen, und jetzt allein. Und wenn es die Mama sein darf und die Mama würde es tun, hätte ich das für eine hervorragende Idee halten. Ich weiß nur nicht, wie ich ihr das erklären soll. Nehmen Sie das Gespräch auf? Nein, leider nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, es aufzunehmen. Sie könnten ihr von dem Gespräch erzählen? Ja. Was wäre die Bilanz? Also ich gebe gerne noch mal ein paar Stichworte für das Gespräch. Was wäre als Bilanz aus unserem Gespräch zu ziehen, was Sie Ihrer Mama erzählen könnten? Ja, dass ich Schlafstörungen habe, das weiß sie schon. Mhm. Sie gibt mir auch Tipps dagegen. Also sie hat mir jetzt einen Einschlaftee empfohlen. Sie hat mir... Ich wusste, dass ich noch Stichworte geben sollte. Ja. Ich sag Ihnen mal, was mir so im Kopf geht und Sie gucken, ob Ihnen das die richtigen Stichworte sind. Mama, ich bin eine ganz kampferprobte junge Frau. Mama, ich stehe zu diesem Schritt zu sagen, ich wollte meine Selbstständigkeit. Ich merke, dass der Schritt sehr, sehr, sehr krass war. Und ich wünsche mir sozusagen als Übergangshilfe, sodass dieser Schritt von 29 Jahren Familie und viel zu dem allein nicht so voll krass ausfällt, dass du mir hilfst, so eine Übergangssituation zu schaffen. Und wir könnten probieren, ob mir 2 Nächte, und es ist wirklich, ich meine auch bepempern, wirklich versorgen, Bettdecke über den Kopf ziehen und Geschirr machen und im Hintergrund klimpern mit den Tassen, dass sie satt werden von dem Gefühl, es ist jemand da, der mich versorgt. Könnten Sie ihr das sagen, dass sie das als ganz normale, kraftvolle junge Frau brauchen? Sie haben keine Schlafstörung, sie haben nicht irgendwas, was sie sich zurecht zaubern. Sie sind in einer Übergangs, das ist wie, also für mich ist das so, als ob sie, ich weiß es nicht, jetzt in der, ja, in Südeuropa bei 38 Grad in der Sonne gelegen haben und dann setzen sich ins Flugzeug und kommen irgendwo raus und es ist 10 Grad Kälte. So wie ja, sich aber das geht doch jedem so, der aus seinem Elternhaus in die eigene Wohnung zieht. Und nicht jeder kann dann von seiner Mama, von der Mutter erwarten, dass die dann 3 Tage in der Woche hier übernachtet. Ich kenne niemanden in meinem Alter, der ausgezogen ist und dem das solche Schlafstörungen verursacht oder solche Probleme verursacht. Was wollen Sie von mir hören? Dass Sie tatsächlich eine Störung haben? Oder wollen Sie von mir annehmen, dass es vielleicht doch auch eine gesunde Entwicklung ist, so wie Sie sich fühlen? Ich hatte auch schon den Gedanken, was halten Sie davon, meine Mutter zu fragen, ob ich an ein paar Tagen in der Woche, entweder unter der Woche oder am Wochenende zu Hause übernachten darf, also in meiner ehemaligen Einzimmerwohnung in meinem Elternhaus. Ich erlebe Sie in dem Gespräch, dafür möchte ich Sie in jeder Hinsicht unterstützen und loben, als sehr energisch Ihren eigenen Standpunkt zu vertreten. Ich erlebe Sie als sehr energisch auch in der Entscheidung für die Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass Sie überhaupt nichts von dieser Selbstbehauptung, von dieser eigenen Energie, von dieser Energie, sich zu versorgen, verlieren, wenn Sie Ihre Mama, und das wäre das Neue, Sie kommen nicht als Kind nach Hause, sondern Sie bitten Ihre Mutter in Ihre Selbstständigkeit, jetzt, dass sie 2 oder 3 Nächte Sie unterstützt. Ich glaube, dass Sie es schaffen. Es ist was anderes, ob Sie als Kind zurückgehen oder ob Sie in Ihre Selbstständigkeit, und ich erlebe Sie als sehr eigenständig in der Behauptung Ihres Standpunktes, ob Sie dahin Ihre Mutter einladen. Das wäre das Neue. Und Sie müssen ausprobieren oder könnten ausprobieren, wie viele Nächte Sie bräuchten. Es können 7 Nächte sein, es können 5, es können 3, es können 2 sein. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Sie. Sie sind so nachdrücklich und so beinhart im Verteidigen Ihres Standpunktes. Weiter so. Und laden Sie jemand in Ihre Welt ein. Ja, ich denke, es ist ein guter Ansatz. Ich muss mich nur überwinden und mich das getrauen, meine Mutter vorzuschlagen oder sie darum zu bitten. Weil das fällt mir nicht leicht. Laden Sie sie in Ihre Welt ein. Das ist was anderes, als wenn Sie als Kind zurückgehen. Bestimmen Sie in Ihrer Welt, wie lange Sie brauchen, dass Sie diesen harten Schritt, und Sie sind sehr eigenständig. Ich bewundere Sie für Ihre Power und diesem Verteidigen Ihres Standpunktes. Ich sei stark, ich empfinde mich als schwach. Weil wenn ich stark wäre, dann würde ich nicht nachts aufstehen und alles, was ich finde, in mich reinstopfen. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt da in mich reinstopfe, geht es mir auch nicht besser. Im Gegenteil, ich kann noch schlechter schlafen, weil ich Magenschmerzen habe. Ich habe überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Nachts, ich rufe Freunde an. Ich glaube, das habe ich verstanden. Um Uhrzeiten, wo es sich normalerweise nicht mehr gehört, andere aus dem Bett zu klingeln. Ich habe jetzt eine ganz neugierige Frage. Unser Gespräch hatte sich ja so entwickelt, dass Sie sagen, ja, jetzt muss ich mich nur noch trauen, die Mama anzurufen. Dann habe ich Sie noch mal verstärkt im Sinne von, Sie haben eine ganz, ganz starke Position zur Eigenständigkeit. Und jetzt kippt es so in dieses, wow, in dieses, aber ich kann doch nicht, sonst müsste ich. Was machen wir denn mit diesem, ich müsste aber noch mehr ich sein und ich müsste aber noch mehr ich müssen können. So ein vertrauter Teil, gell? Ich darf mir doch keine Schwäche erlauben. Wo gehen wir denn da hin? Genau. Hab immer kämpfen müssen. Wo kann ich mir da noch eine Schwäche erlauben? Ja. Und wer ist am ehesten dafür ansprechbar, dass wir kurze Einbrüche haben in ich möchte mir erlauben, dass mich jemand einkuschelt? Wer ist da geeigneter? Wie? Die Mama? Keiner. Auf geht's. Ja, ich werde es ansprechen, ja. Auf geht's. Die Schwäche darf sein. Und was denken Sie, wenn dann meine Mutter irgendwann mal nicht mehr hier übernachtet? Ich denke, es als Übergangslösung. Das ist nicht von und vorne machen, wieder anfängt. Wir machen uns jetzt nicht. Das hat meine Mutter schon gesagt. Also wenn wir uns Gedanken machen über das, was eintreten wird, es kommt sowieso ganz anders, als wir denken. Erstmal den ersten Schritt, okay? Ja. Okay? Vielen Dank, ich werde es versuchen, ja. Ich hätte gerne noch einen festeren, okay? Ja. Okay. Es kostet mich große Überwindung. Ich habe das verstanden. Weil okay. Ich nicht weiß, wie ich ihr das erklären soll. Okay, das genügt mir. Das ist eine klare Aussage. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei. Dankeschön. Alles, Abend alles Gute. Noch. Genau. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo. Jetzt wir zwei beiden. Ja, also Sie wissen von gar nichts. Nee. Also, mein Freund hat heute mit mir Schluss gemacht. Ich bin 48 Jahre alt und ich bin mit ihm schon seit 4 Jahren zusammen. Wir haben eine Wochenendbeziehung. Und ich muss dazu sagen, ich habe vor einem Jahr mit ihm auch schon Schluss gemacht. Und da war er ganz perplex und fix und alle und hat gesagt, ich vertreibe ihn aus seinem Hafen. Also ich wäre sein ruhender Hafen oder so ähnlich. Und ja, dann hat er mich halt ein Vierteljahr lang beackert und Blumensträuße gebracht. Und es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht mochte, sondern ich habe halt irgendwie in der Beziehung keine Zukunft gesehen. Und naja, und jetzt seit einem halben Jahr ist das wieder, kam er halt wieder an den Wochenenden und das war für mich alles eigentlich relativ in Ordnung. Und jetzt hat er mir heute, oder seit ein paar Wochen habe ich halt jetzt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann hat er aus so einem nichtigen Anlass, da war ich halt mal wieder mal schroff zu ihm, was ich öfter war, ich bin öfter mal schroff, hat er mir halt ja so durch die Blume mitgeteilt, dass er denkt, es wäre besser, wenn ich ohne ihn wäre. Und jetzt habe ich erfahren, dass er seit 3 Wochen eine neue Frau hat. Wobei kann ich helfen? Mein Problem ist, dass es stimmt, dass ich damals die Beziehung beenden wollte. Das war mir so aus rationalen Gründen und jetzt hat mich das so dermaßen getroffen. Ich weiß nicht, warum mich das jetzt so aufregt. Ich fühle mich irgendwie hintergangen. Er hat mir halt jetzt wochenlang vorgespielt, es wäre alles in Ordnung und plötzlich hat er eine andere Frau und das schockt mich irgendwie. Kann ich dabei helfen, die Wut oder den Schock zu artikulieren? Kann ich dabei helfen, was wäre für mich der erste Schritt, für mich weiterzugehen? Was wäre für Sie im Moment hilfreich? Wollen wir auf die Männer an sich meckern? Wollen wir über diese üblen Kisten, dass da schon jemand in petto ist, meckern? Also ich bin zu allen Schandtaten bereit. Was wäre für Sie hilfreich? Gemeckert habe ich schon, das kann ich, aber das hört mich ja nicht an, ne? Das ist so. Also ich habe halt das Wechsel so zwischen Wut und dann fühle ich heul, es ist einfach furchtbar alles. Und ich habe, verstehen Sie, ich habe im Moment keine Kraft, mir einen anderen zu suchen oder zu sagen, das ist alles wurscht, das kreist halt alles irgendwie in meinem Kopf und macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig, weil ich habe ihn irgendwie doch gern. Sie haben Familie von früher, Kinder? Ich habe 2 Kinder, ein Sohn, der wird jetzt 13 und eine Tochter, die ist 18 und die ist behindert. Ich habe vor 10 Jahren meinen Mann verloren, der ist gestorben. Also ich habe schon einiges hinter mir und ich habe schon zwischendrin manchmal gedacht, vielleicht rufe ich mal die Frau Lemmle an. Aber bis jetzt, bilde ich mir ein, habe ich alles ganz gut hingekriegt. Und Sie haben ja wirklich schon eine Menge aufgebuckelt. Ja, Und jetzt ist meine Mutter krank, verstehen Sie? Ich fühle mich aber für ziemlich viel zuständig im normalen Rahmen, denke ich mal. Aber wie kam dieses Konstrukt Wochenendbeziehung? Naja, er ist halt, also seine Frau hat ihn verlassen für einen anderen. Er war 30 Jahre verheiratet und er ist eher so ein konventioneller Mann, aber wirklich so ein menschlich netter Typ einfach. Ja, und ich habe halt irgendwann eine Zeitungsanzeige aufgegeben und da waren ein paar Männer dabei und ich habe mich einfach in den verliebt. Und der wohnt so weit weg? Der wohnt eher weit weg und also so weit ist es auch nicht, aber der hat ein ganz anderes Lebenskonzept wie ich. Verstehen Sie, ich habe mir das nicht überlegt im Kopf, dass ich den Mann will. Ich habe mich in den verliebt und bumm, er auch. Und ja. Hätte er bei Ihnen, bei Ihrer Familie einziehen dürfen, bei Ihrem Sohn, mit Ihrer Tochter gemeinsam zu leben? Weiß ich nicht. Ja, es war eigentlich immer problemlos, aber er ist ein bisschen so. Ich frage Sie das. Er mischt sich nicht ein und ich könnte mir es jetzt im Moment eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass er hier lebt. Hätte er? Hätten Sie ihn eingeladen, mit Ihnen zusammenzuleben? Das hat sich nicht so entwickelt gehabt. Wer hat dann an diesen Fäden gezogen, dass es sich nicht entwickelt hat? Beide, denke ich. Wie haben Sie an den Fäden gezogen, dass es sich nicht so entwickelt hat? Ich weiß nicht, ob ich so an Fäden gezogen habe. War das eher von ihm gesteuert? Also, er wollte nie seine Sachen zum Beispiel hierher bringen. Ne? Ich habe auch nie gesagt, bring sie her. Es wurde nie drüber gesprochen. Oder der ist jetzt einfach sie haben, weg. Das hab ich. Der ist jetzt sanglos weg. Also das so Einzige, was er mal da lassen hat, waren ein paar Hausschuhe und eine Zahnbürste, hat er mal mitgebracht. Und der ist, da er ja beruflich ist, der auch relativ viel unterwegs. Also war mir so ein Fahrender. Ich verfolge gerade so einen roten Faden. Ich weiß gar nicht, ob er für Sie hilfreich ist. Wir müssen gucken. Eine Beziehung, die sich über so viele Jahre als Wochenendbeziehung, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, ich habe jetzt nur so durch dieses Nachfragen versucht herauszufinden, war wirklich diese Einladung, du, meine Kinder und ich als Familie. Nee, das war es nicht. Das war es nie. Nee, das habe ich gehört. Das und das hat er nie. Auch, das wollte er nicht. Und ich bin jetzt so bei Ihrer Seite, weil wir können ihn nicht mehr wahrscheinlich. Und das hat sich überhaupt nicht ergeben. So, und er hat sich nicht eingemischt in die Erziehung. Jetzt das war ich angenehm. Aber genau. Es war halt, er hat. Er ist nie war. Wirklich, oder sagen wir es, also ganz krass, Sie haben ihn nie eingeladen oder wirklich eingeladen, ein Teil in Ihrer Familie zu sein. Das heißt, es hat immer ein Nein mitgeschwungen. Hm. Ein kleines Nein. Ein kleines schon, ja. So, und dieses Nein, das bauen wir jetzt mal aus. Wo waren Ihre Neins, wo er zum Schluss die Konsequenz übernommen hat und sagt, ja, es wird jetzt ein großes Nein. Was war Ihr kleines Nein von jeher? Mein kleines Nein? Ja, das war ja dann auch ein großes Nein, wie ich Schluss gemacht habe und gesagt habe, wir passen nicht zusammen. Wir haben eigentlich keine gemeinsamen Interessen. Ich fahre ganz zusammen in Urlaub. Du nicht. Wir waren ja mal, also es ist nicht so, dass ich nicht zusammen mit ihm unternommen hätte. Wir waren zusammen im Urlaub und das war nicht was schön. Was war Ihr Nein bereits dabei schon zu sagen, wir werden nicht Familie machen, ein auf Familie machen? Das war nicht von Anfang an, das hat sich entwickelt. Und was war da für Nein dabei? Ja, dass er keine Verantwortung übernommen hat. Haben Sie ihn eingeladen? Vielleicht nicht. Und darüber würde ich nachdenken. Vielleicht bin ich zu männlich. Ja, weil ich hätte zu viel männliche Anteile. Das weiß ich nicht. Ich finde sie eigentlich sehr, sehr, sehr, sehr proper, was ich hier so höre. Ich habe für alles die Verantwortung. Ich war das so gewohnt. Was heißt eingeladen? Ja, was heißt eingeladen? Wenn er sich von seiner Familie nicht wirklich getrennt hat, wieso will er dann sie kommen gleich reinkommen? Sie kommen mir beide. Also das Bild, was ich habe, dass sich zwei Autos mit angezogener Handbremse. Ja, das hat sich super ergänzt. Ja, perfekt. Er hat nie sagen müssen, ich trenne mich von meiner Frau. Und ich habe nie sagen müssen, jetzt kommen wir jetzt Mama genau. meine Nägel mit Köpfen. Also ich habe, Sie haben sozusagen, Sie haben einen Treffpunkt ausgemacht, der ist in der Mitte ausgelotet und beide sitzen Sie und geben mordsmäßig viel Gas und haben aber gleichzeitig beide eine perfekt funktionierende Handbremse. Und jetzt ist ihm der Saft ausgegangen. Und ich glaube, und Sie sagen, ich ärgere mich, bin traurig, jetzt will ich auch nicht allein bleiben, ich brauche auch wieder einen Kerl an meiner Seite, das alles höre ich. Zur Verarbeitung scheint mir nochmal hilfreich zu sein, sich selber auch nochmal in diesem Auto vorzustellen, wo Sie auch die Hand an der Handbremse haben. Und vielleicht wächst dann irgendwann auch so etwas wie Dankbarkeit, dass Sie sich über eine Zeit begleitet haben, wo beide sozusagen ein Autorennen mitgemacht haben unter gleichen Bedingungen. Vielleicht war für Sie die Zeit noch nicht reif, einen Mann wieder in Ihrem Haus zu haben. Vielleicht. Er war ja immer da. War es mit einer. Hat er mich jemals eingeladen zu sich? Jetzt kommt wieder. Ich sage ja vielleicht, irgendwann in 30.000 Jahren haben wir vielleicht. Ich weiß schon, was ich an ihm gehabt habe. Ich weiß, ich sehe seine positiven Seiten auch. So ist es nicht. Vielleicht. Ich gehe immer noch von dem Bild aus, vorausgesetzt, das Bild stimmt. Sie beide sitzen im Auto und haben beide angezogene Handbremsen. Vielleicht hat es in Ihrem Auto auch Sinn gemacht, die angezogene Handbremse immer angezogen zu lassen. Eben. Vielleicht hat es Sinn gemacht, Sie hatten eine heranwachsende Tochter, beide Kinder haben ihren Vater gekannt, geliebt, beide, sie zu dritt haben die Trauer verarbeitet. Vielleicht hat es Sinn gemacht, sich mit einem Mann zusammenzutun, der nie mehr geben konnte, als er gegeben hat. Und vielleicht, wenn alles vorbei ist, Frust, Angst, Trauer, ist vielleicht auch so ein Dankbarkeitsgefühl da, dass er sie über diese Jahre begleiten konnte, so wie er sie begleitet hat. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wie sie es zulassen konnten. Das muss ich mir aber schon erst noch anziehen, den Schuh. Ja, den haben wir ja geübt. So haben wir schon weit ausgeholt. Eine pubertierende Tochter mit Stiefvater im Haus, ein Sohn, der von seinem Vater träumt, mit Stiefvater im Haus. Ja, aber die waren irgendwie immer zwei Jahre. War ein nettes Problem. Nein, weil es auch nur eine Wochenendbeziehung war. Ja. Es ist kein Stiefvater ins Haus gezogen, es ist kein Vater für den verstorbenen Vater. Die Trauer konnte gelebt werden. Frau, vielleicht habt ihr beide das Richtige gemacht und beide angezogene Handbremse gelebt. Und vielleicht ist für Sie jetzt auch der Zeitpunkt, Ihre Tochter ist 18, der Sohn 13. Die Trauerzeit dauert lange. Vielleicht hört nie auf. Ich weiß. Und vielleicht ist irgendwann der Zeitpunkt, wo auch Sie wieder in ein Auto setzen, ohne dass Sie die Handbremse angezogen haben. Ich glaube, es hat Sinn gemacht, was Sie beide gelebt haben. Ich rede mich natürlich leicht, von Dankbarkeit zu sprechen. Ich fühle mich betrogen. Ich war. Ja. Ich habe ihm offen und ehrlich gesagt, was mir nicht gefällt. Und er hat einfach sich was Besseres. Also er sagt, es ist nichts Besseres, es ist was anderes. Er hat sich was anderes gesucht. Das heißt doch aber, dass er mit mir nicht zufrieden war. Vielleicht brauchen Sie einfach auch noch die Wutattacken. Weil es einfach noch so kurz ist. Vielleicht brauchen Sie auch noch die Weinattacken. Aber ganz, ganz innen drin wird vielleicht dieses Bild allmählich wachsen, dass für Sie die Handbremse sinnvoll war. Ich muss ja vorsichtig sein. Eben. Im Moment könnten Sie vielleicht, oder sagen wir mal, für die letzten Jahre war Vollgas vielleicht schwierig. Aber im Moment wird es vielleicht eine Perspektive geben können, wo Sie wieder Vollgas geben können. Weil Ihre Kinder erwachsen sind. Weil Sie das Familienwir, eigentlich, das Sie, was Sie mit Ihrem verstorbenen Mann aufgebaut haben, immer noch leben können. Und der neue Mann war Besucher, aber das Familienwir haben Sie aufrechterhalten. Ja, immer. Ich weiß. Und vielleicht. Aber das musste ich doch auch. Es war Ihr Weg und dann ist es völlig in Ordnung. Und irgendwann ist aber dieses Familienwir dadurch schon geöffnet, dass ihre Kinder sie öffnen. Und vielleicht ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo sie auch wieder Vollgas geben. Aber das ist jetzt erstmal der ganz kluge Gedanke, der sich vielleicht erstmal ganz hinten im Kopf festsetzt. Erstmal meckern wir noch eine Weile, heulen wir noch eine Weile. Meckern, oder? Ah, klar. Vor allen Dingen würde ich ihm runterrasseln, was Sie alles geleistet haben und er nicht. Das ist so hilfreich. Also ich einige mich mit mir dann auch immer, dass die anderen Schuld haben. Das ist total hilfreich. Aber ja, da sowieso. Alles haben wir richtig gemacht und die Kerle verstehen einen ja auch gar nicht. Nee. Was bei mir dann dazu steht, ist zu diesem Schluss, Männer und Frauen können sich überhaupt nicht verstehen. Nein, also dabei bleiben wir auch erst. Aber ganz hinten im Hinterkopf ist vielleicht dann schon die Dankbarkeit da, dass sie eigentlich auch noch gar nicht Vollgas geben konnten, weil ihnen das Familienwir im Vordergrund stand. Naja. Ist ja erst ein ganz kleiner. Ist aber Gedanke. Schade. Ja. Es hätte ja auch anders laufen können. Man kann ja eine Handbremse auch lösen, wenn man merkt, es macht Sinn. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass sie die Handbremse lösen können und Vollgas geben können. Aber nicht mit ihm, weil er nicht mehr will. Dann werden sie ihn vielleicht auch noch eine Runde brauchen, weil sich ein neues Auto zu kaufen, wo die Handbremse besser funktioniert, dauert auch für uns selber noch eine ganze Weile. Eben. Ja. Da sind wir uns komplett einig. Ach Mann! Ja! Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und was immer an ganz tiefer Empathie bei mir zu spüren war, ist, mit welcher unendlichen Kraft und Herzenswärme Sie Ihr Familienwir verteidigt haben. Da kann nicht viel falsch gewesen sein. Das weiß ich ganz gewiss. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. 089 51 8 51 und unser erster Anrufer. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Sie haben hoffentlich nicht die Beschimpfung über Männer gehört. Doch, habe ich. Aber das war nur situationsbedingt. Ja, aber es trifft zum Teil auch auf mich, ganz ehrlich. Dann gucken wir mal. Muss ich eingestehen. Okay. Frau Lemke, ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich werde mein Bestes geben. Es ist so, also ich bin seit 8 Jahren mit meiner Freundin zusammen, bin mit 20. Wir haben uns schon sehr früh kennengelernt und ich war auch ihr erster Freund. Ich muss eingestehen, das erzähle ich Ihnen nur Ihnen jetzt. Ich habe sie ungefähr 8-mal betrogen, was wirklich nicht schön war im Nachhinein. Und jetzt sind wir an dem Zeitpunkt, wo ich befürchte, also ich weiß, dass sie mich einmal betrogen hat letztes Jahr. Und ich glaube, dass sie es gerade im Moment wieder tut. Und ich jetzt einfach an dem Punkt bin, wo ich sagen muss, okay, war es das jetzt oder wollen wir nochmal zusammen einen Neuanfang machen? Ich liebe sie sehr. Ich habe auch eine innere, starke Verbundenheit zu ihr. Aber ich weiß eben nicht, ob das Ganze eine Zukunft hat. Und darauf bräuchte ich jetzt bitte einen fachmännischen Rat. Naja, betrügen ist nicht betrügen. Betrügen kann immer auch einen Wachstumsschub mit sich bringen. Und wenn ich mir ein sehr junges Paar vorstelle, wenn ich das richtig lese, sind Sie 25? Genau. Wie alt ist Ihre Freundin? Die ist im Moment noch 23. Das heißt, als Sie sich lieben und kennengelernt haben, war sie 15 und Sie waren 17. Das ist richtig, ja. Und ich sage das jetzt ganz, ganz allgemein. Ich wiederhole mich da nochmal. Betrügen ist nicht betrügen, sondern wenn junge Menschen so früh zusammengekommen sind, wenn sie sich so viel über so viele Jahre gegeben haben, und 8 Jahre ist eine lange Zeit, ist sicherlich auch mal die Neugierde, den eigenen Körper in der Nähe und Intimität mit jemand anderem zu erleben, und kann es durchaus auch als Bereicherung wieder in die eigene Beziehung mitbringen. Also insofern kann ich über die Beziehung schlecht was sagen, außer dass sie voll fette Chancen hat. Es sei denn, es kommt noch was anderes dazu. Ja, das ist die Frage eben, ja. Aber was meinen Sie mit was anderem? Weiß ich nicht. Harmoniesucht, streiten Sie sich nicht, oder umgekehrt, was funktioniert? Es ist im Moment einfach nur das Misstrauen. Ganz, ganz, ganz groß da. Und sie hat von mir mehrere Situationen rausbekommen, wo ich unehrlich war, wo ich sie betrogen habe. Deshalb war von ihr das Misstrauen schon sehr im Vordergrund. Das Gegenteil von Misstrauen ist Kontrolle. Das ist das Einzige, was mir auffällt. Wieso wissen Sie eigentlich so genau über sich Bescheid? Wie viel eigenen Raum hat eigentlich jeder von Ihnen? Ja, wenig eigentlich. Also wir sind sehr miteinander verbunden, ja. Und wir sind eigentlich schon sehr eins, sage ich mal. Was machen Sie für sich in Ihrem eigenen Raum? Was sind Ihre Freunde? Was ist Ihre Leidenschaft, die nicht nur dieser jungen Frau gilt? Und umgekehrt das Gleiche, was würde ich Ihre Freundin fragen? Also das ist, bei mir ist es eigentlich schon so, dass ich es genieße, auch allein zu sein teilweise, dass ich die Zeit mit mir selber sehr schätze, mhm, und mich dadurch auch verwirklichen kann und unter Umständen auch neue Kraft schöpfen kann, mhm, in der Zeit. Bei meiner Freundin ist es anders. Also sie ist eigentlich, kann sich nur verwirklichen, wenn sie nicht alleine ist. Mhm. Sie fühlt sich oft sehr, sehr alleine und sucht eigentlich nach Beistand, nach Nähe vor allem, nach jemandem, der für sie da ist. Und das wird hauptsächlich auch der Grund gewesen sein, warum sie mich letztes Jahr betrogen hat. Das ist mir bewusst. Was müssten Sie beide tun, was für Ihre Beziehung absolut außergewöhnlich wäre? Ich denke, einen großen Schritt nach vorne. Was also wäre denn? Nee, ja, was außergewöhnlich. Angesparter Urlaub, 4 Monate Rucksackreisen, Australien, also wo man sich auch in neuen Situationen kennenlernt und wieder neu behauptet. Was Außergewöhnliches. Was wäre für Sie beide was Außergewöhnliches? Das wäre es für mich auf jeden Fall. Für Sie wäre es zum Beispiel, was leider fehlgelaufen ist, letztes Weihnachten. Da habe ich ihr ein kleines Kästchen geschenkt, was normalerweise also Schmuck beinhaltet, und sie ist fest davon ausgegangen, dass es Ringe sind. Ringe, die zur Verlobung dienen. Es waren aber leider nur Ohrringe, und deshalb war sie dann eigentlich sehr enttäuscht, was ich im ersten Moment nicht verstanden habe. Dann hat sie es mir aber gesagt, und für sie wäre es auf jeden Fall, wenn dieser Schritt eine Verlobung oder halt eine Verbundenheit äußert. Was wäre für Sie beide außergewöhnlich? Also weil das, was ich mache was ganz Plattes eigentlich jetzt an Worten. Statt Außenbeziehung mache ich, was machen Sie außerhalb der Gewohnheit? Außerhalb der Gewohnheit. Und das ist das Außergewöhnliche. Das tut eigentlich nur jeder einzeln. Und ich finde das sehr spannend, wenn man sich das auf der Partnerschaft überlegt. Ich sitze hier jetzt schon wieder unter Zeitdruck. Wir haben bestimmte Dinge angesprochen. Ich würde so gerne dieses Außergewöhnliche mit Ihnen nächsten Sonntag weiter beschwätzen und gucken, ob wir fündig werden. Wollen Sie nochmal anrufen? Gerne. Sie rufen bitte an ab 20.05 Uhr, weil wir die Nummern sofort vernichten aus Datenschutzgründen. Ja, ist in Ordnung. Und wir gehen sofort auf Sendung, weil ich würde gerne statt der Außenbeziehung das, was außerhalb der Gewohnheit laufen könnte, da würde ich gerne gucken. Sehr gerne. Bis nächsten Sonntag. Vielen Dank, Frau Lemke. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen und von euch, wünsche eine gute Woche. Und wir haben es gesagt, 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. 22 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Frank Mannhold. Die Übersicht. Europawahl. CDU bleibt stärkste Kraft, SPD verliert weiter Stimmen. Kaufhausfusion. Arcando und Metro erzielen keine Einigung. Airbus-Absturz. Einsatzkräfte bergen weitere Leichen aus dem Atlantik. Das Wetter, nachts lässt der Regen nach, morgen Sonne und Wolken. Berlin-München. Die CDU ist aus der Europawahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie verlor zwar deutlich, erhielt nach aktuellen Hochrechnungen aber 31%. Ein historisches Tief muss die SPD hinnehmen. Die Sozialdemokraten kamen auf knapp 21%. Nie zuvor hatte die SPD bei einer Wahl in Deutschland so schlecht abgeschnitten. Kanzlerkandidat Steinmeier sprach von einem enttäuschenden Ergebnis für seine Partei. Die Grünen behaupteten sich als drittstärkste Kraft mit 12%. Deutlich hinzugewinnen konnte die FDP, die 11% der Stimmen erhielt. Die Linke verbesserte sich leicht auf knapp 8%. In Bayern hat die CSU den Wiedereinzug ins Europaparlament geschafft. Die Partei verlor zwar ebenfalls an Stimmen, kam aber auf gut 49%. Auch die SPD im Freistaat erlebte ein Debakel und fuhr mit knapp 13% ihr bislang schwächstes Wahlergebnis ein. Brüssel. Bei der Europawahl hat nicht einmal jeder zweite EU-Bürger seine Stimme abgegeben. Nach einer Hochrechnung von Meinungsforschern sank die Wahlbeteiligung mit 43% auf einen historischen Tiefststand. Bei der letzten Wahl lag sie EU-weit noch um 2 Prozentpunkte höher. In vielen Ländern straften die Bürger ihre nationalen Regierungen ab. So muss der angeschlagene britische Premier Brown mit herben Verlusten rechnen. Auch Österreichs regierende Sozialdemokraten büßten Stimmen ein. Rechtspopulistische Parteien konnten besonders in den Niederlanden, in Österreich, Ungarn und Dänemark punkten. In Frankreich kann sich Präsident Sarkozy bestätigt fühlen. Seine Partei landete weit vor den Sozialisten. Düsseldorf-Essen. Die Handelsriesen Metro und Arcando haben bei ihrem heutigen Krisengipfel keine Entscheidung über eine Fusion ihrer Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt erreicht. Nach dem Ende der Gespräche verlautete lediglich, man wolle über das Thema weiter verhandeln. Von Seiten der Metro hieß es, es gebe nach wie vor gravierende Meinungsunterschiede über den Kaufpreis und über die Zahl der für eine Übernahme attraktiven Standorte. Die Bundesregierung hatte klargemacht, dass eine Einigung über eine Fusion Vorbedingung für Staatshilfen ist. Die Gespräche stehen unter einem enormen Zeitdruck. Schon morgen, so erklärte ein Arcando-Sprecher, müsse man Insolvenz anmelden, wenn die Bundesregierung den beantragten Notkredit in Höhe von 437 Millionen Euro ablehnt. Brüssel. Luxemburg wird auch in Zukunft von Premierminister Jean-Claude Juncker regiert. Bei den Parlamentswahlen konnte seine christlich-soziale Volkspartei, CSV, ersten Hochrechnungen zufolge ihren Vorsprung weiter ausbauen. Sie kam auf knapp 40% der Stimmen. Der Koalitionspartner, die sozialistische LSAP, kam mit 21% auf den zweiten Platz. Juncker ist seit 14 Jahren Regierungschef in Luxemburg und zugleich auch Finanzminister. Er will das Ressort aber nach der Wahl abgeben. Rio de Janeiro, Paris. Die brasilianische und die französische Marine haben an diesem Wochenende die ersten Leichen des Air France-Unglücks vom Montag geborgen. Weitere Opfer wurden gesichtet und sollen so schnell wie möglich geborgen werden. Bei dem Flugzeugunglück am Pfingstmontag waren alle 228 Insassen des Airbus ums Leben gekommen, unter ihnen 28 Deutsche. Die Ursache der Katastrophe ist immer noch ungeklärt. Unklar ist auch, wo genau das Wrack liegt, obwohl inzwischen verschiedene Teile aus der Passagiermaschine gefunden wurden. Der Atlantik ist an der vermuteten Absturzstelle mehr als 3000 Meter tief. Das Wetter in Bayern. In der Nacht gibt es in der Alpennähe noch örtliche Schauer und Gewitter, sonst klingen die Schauer ab, gebietsweise wird es klar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 9 Grad, morgen Sonne und Wolken, in Alpennähe vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Landkreis Hof und bis zu 22 Grad im Chiemgau. Die Aussichten bis Donnerstag: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Es ist 22:05 Uhr.